Was? Schwimmen? Ihr versteht alles, was wir reden. Versteht alles. Ja, ich mach den jetzt. Der ist ja gerade geworden. Ja,